Ja, dann fange ich einfach mal an. Neben Gundlings, Friedrich von Preußen, Lessings Schlafraum Schrei. Leben Gundlings, Garten in Potsdam, Tafel, Friedrich Wilhelm mit dem Knaben Friedrich als Leutnant. Offiziere, Gundling, Bier und Tabak, Mond. Gundling, und erhält die Weisheit der von Majestät verfügten Maßnahme das Verbot der ausländischen Zeitungen auf dem Territorium ihrer Majestät betreffend, schon allein aus dem Umstand, dass die Welt als von einem Gott geschaffen nach Vernunftgründen nur einen Mittelpunkt haben kann, als welcher in Preußen befindlich, sozusagen mit Verlaub unter dem königlichen Hintern seiner allergnädigsten Majestät von Gottes Gnaden Friedrich Wilhelm. Friedrich Wilhelm furzt, Friedrich hält sich demonstrativ die Nase zu. Gundling, also hat Gott die Welt erschaffen, als welche zuerst gasförmig. Friedrich, sie stinkt immer noch. Friedrich Wilhelm, was untersteht er sich, Pflege? Ich werde ihm Manieren beibringen, Französling. Die Nase rümpfen vor den Fürzen seines Vaters. Hat er keinen Familiensinn? Er ist nicht in Versailles, wo alles drunter und drüber geht. Hab ich die Nase aufgehoben, wenn er in seiner Scheiße lag? Ein Preuße hält seine Familie in Ehren, dick oder dünn. Hält er sich gerade und die Hände auf dem Tisch? Spielt er wieder am Beinkleid? Die Hände des Soldaten sind an der Hosennaht befindlich, bei Tafel auf dem Tisch. Friedrich verschränkt die Arme vor der Brust. Versteckt er seine Flöte, Hunsfott? Reißt Friedrich die Flöte aus dem Uniformrock, zerbricht sie überm Knie. Er kriegt die Stelle, Gundling, 200 Taler jährlich, er ist Patriot. Wird er seinen Einstand geben? Ich habe ein Volk zu ernähren, ich muss knauserig sein. Und hat mir 200 Taler von den Rippen geschnitten für ihn aus Liebe zur Wissenschaft. Gundling zählt Geld auf den Tisch, Diener bringen Bier. Friedrich Wilhelm, auf den neuen Präsidenten der Königlichen Akademie, Jakob Paul Freiherrn von Gundling. Friedrich Wilhelm, Offiziere, Gundling, trinken. Offizier, hat er nur einen Titel, Gundling? Gundling zählt Geld auf den Tisch, ich wollte, ich hätte keinen. Bier, Offiziere, trinken. Offizier 2, das war der Appellationsrat, wo bleibt der Zeremonienmeister? Offizier 3, und der Kammergerichtsrat. Offizier 4, und der Geheime. Friedrich Wilhelm lacht, Gundling leert seine Taschen auf den Tisch und so weiter. Offizier 1, Gundling, wer hat ihm das Horn aufgesetzt? Offizier 2, hat ihm sein Eheweib die Leviten gelesen, weil er wieder besoffen war? Gundling, das Los der Weisen, meine Herren. Ich erinnere Sie nur an Sokrates, den Vater der Philosophie. Offizier 1, so hat ihm sein Vater das Horn aufgesetzt? Friedrich Wilhelm hält Friedrich die Ohren zu. Offizier 2, besser der Vater dem Sohn als der Sohn dem Vater. Offiziere lachen. Offizier 3, wer den Vater nicht ehrt, ist die Mutter nicht wert. Offiziere lachen. Offizier 4, Gundling, wir haben ein Präsent für ihn. Ist er ein Mann? Gundling steht auf, schwankend greift nach seinem Hosennatz. Ich kann's beweisen. Friedrich Wilhelm hält Friedrich die Augen zu. Offizier 1, hier kommt sein Beweis. Ein Bär tritt auf, seine Pfoten sind verkürzt, die Zähne ausgebrochen. Gundling rennt eine Runde um den Tisch, der Bär verfolgt ihn. Die Offiziere halten Gundling mit dem Degen auf, der Bär umarmt Gundling. Offizier 2, die Braut hat Feuer. Offizier 3, eine Haut wie Milch und Blut. Offizier 4, schmeckt ihm die Umarmung? Friedrich, hoffnungsvoll, wird er ihn zerreißen, Papa? Friedrich Wilhelm lacht. Nimm erst als ein Exempel, was von den Gelehrten zu halten. Und für die Regierungskunst, die er lernen muss, wenn ich zu meinem Gott eingehe, wie der Hofprediger sagt, oder in mein Nichts. Dem Volk die Pfoten gekürzt, der Bestie und die Zähne ausgebrochen, die Intelligenz zum Narren gemacht, dass der Pöbel nicht auf Ideen kommt. Merk er sich's, er Stubenhocker mit seinen Puderquasten und Tragödienkram. Ich will, dass er ein Mann wird, kaut er wieder seine Nägel, ich werd ihm. Gundling fällt aus der Umarmung auf den Rücken, Bär verbeugt sich, wird von Dienern an einer Kette abgeführt. Gundling auf dem Rücken, ich wollte, ich läg auf dem Mist, hinter meines Vaters Scheune. Offiziere lachen. In England habe ich mit Erzbischöfen lateinisch disputiert. England. Oh, what a noble mind is here overthrown. Also, oh, welch edler Geist ist hier zerstört. Offiziere lachen. Betrachten Sie, meine Herren Studiosi, die Majestät des Firmaments. Und lassen Sie sich das ein Trost sein. Es geht auch vorbei. Der Mensch ist ein Zufall, eine bösartige Wucherung. Und was wir Leben nennen, meine Herren Majestäten, ist so etwas wie die Masern. Eine Kinderkrankheit des Universums, dessen wahre Existenz, der Tod, das Nichts, die Leere. Vorwärts, Preußen. Friedrich Wilhelm Streng, Grundling, hat er wieder Ideen? Offizier 1, es ist das Delirium. Offizier 2, ich werde ihm einschenken. Offizier 3, Schad und das Bier, das ist die Feuerwehr. Offiziere bissen auf Grundling. Offizier 4, Nektar und Ambrosia, den Seinen gibt's der Herr im Schlafe. Friedrich Wilhelm zu Friedrich, ist ihm keiner gewachsen, Prinz? Und Friedrich, ich kann nicht, Papa. Friedrich Wilhelm H., ein preußischer Offizier und kann nicht pissen, wenn sein König befiehlt. Ist er ein Mann? Degradieren den Schlingel und knöpft ihm den Latz auf. Offiziere reißen Friedrich die Epauletten ab. Friedrich weint. Offizier, haha, er pisst aus den Augen. Preußische Spiele. 1. Friedrich, seine Schwester Wilhelmine, Leutnant Katte spielen blinde Kuh. Während Katte mit verbundenen Augen herumtappt, tauschen Friedrich und Wilhelmine die Kleidung. Friedrich und Wilhelmine versuchen einander aus dem Weg zu drängen, wenn Katte auf einen von beiden zugeht. Manchmal wird aus der Berührung ein Streicheln, aus dem Wegdrängen eine Umarmung. Katte gerät an Friedrich, hält ihn, tastet seine, Wilhelmines Kleider ab. Die Perücke, Stirn, Augen, Mund. Katte, unsicher, Wilhelmine. Friedrich steht bewegungslos, nur seine Hände zucken. Als er nach Katte greift, ruft Wilhelmine, falsch, falsch, falsch, ich bin hier. Sie läuft von hinten an Katte heran, nimmt ihm, indem sie sich schwer an ihn lehnt, die Binde von den Augen. Friedrich, Wilhelmine ignorierend, gekränkt zu Katte, lass uns Tragödie spielen, ich bin Phaedra. Wilhelmine zieht sich ihrerseits gekränkt in eine Ecke zurück, aus der sie ab und zu hervortritt und Friedrich oder Katte auf die Hände schlägt, wenn einer nach dem anderen greifen will. Friedrich, ja, Prinz, ich schmachte, brenne für den Theseus. Und so weiter. Mit dir war ich gerettet und verloren. Das ist also in so zwei Seiten aus Phaedra, die sind hier nur, die erste und die letzte Zeile. Katte, was höre ich, Götter? Friedrich, leih mir dein Schwert, wenn du den Arm nicht willst, gib. Friedrich setzt sich Kattes Degen an die Brust. Wilhelmine kommt aus ihrer Ecke, eine rohe Friedrich-Wilhelm-Maske vor dem Gesicht, in Gang und Haltung ihres königlichen Vaters und prügelt mit einem Stock auf Friedrich und Katte ein. Friedrich und Katte binden sie mit Fetzen ihrer Friedrichs Kleidung an einen Stuhl. Friedrich setzt ihr Kattes Degen zwischen die entblößten Brüste. Friedrich, stirb, mon cher Papa. Gelächter von Friedrich und Katte. 2. Friedrich mit Augenbinde wird von Soldaten hereingeführt, von der anderen Seite die Augen unverbunden, aber in Ketten, Leutnant Katte. Hinter Friedrich nimmt das Erschießungskommando für Katte Aufstellung. Zwischen Friedrich und Katte lässt sich der König, Friedrich Wilhelm, auf einen Stuhl nieder, der ihm von zwei Lakaien nachgetragen wird. Friedrich Wilhelm. Mach er seinen Frieden mit seinem Vater im Himmel, er Hundesohn. Ich helf ihm hinauf, sein oberster Kriegsherr und königlicher Vater, den Gott mit ihm geschlagen hat. Friedrich, zitternd, leise, Hundevater. Friedrich Wilhelm, resoniert er, ich werde ihm das Arschficken austreiben und das Französisch parlieren, halt er sich gerade. Ich will einen Mann aus ihm machen und einen König. Und wenn ich ihm alle Knochen im Leib zerbrechen muss dazu. Katte, mein Prinz, Friedrich, ich sehe dich. Auf ein Zeichen von Friedrich Wilhelm nehmen Soldaten Friedrich die Augenbinde ab. Gleichzeitig werden Katte die Augen verbunden. Katte, ich sterbe für den edelsten Prinzen. Friedrich bedeckt die Augen mit den Händen, ich kann dich nicht sehen. Friedrich Wilhelm zeigt ihm die Bescherung. Soldaten, ich bin der Weihnachtsmann. Reißen Friedrich die Hände von den Augen, halten ihm die Augen auf. Erschießung Kattes. Friedrich Wilhelm steht auf. Das war Katte. Friedrich Sier, das war ich. 3. Projektion. Aber es gibt nichts Schlechteres als den Menschen, davon seien Sie überzeugt, mein Lieber. Friedrich der Zweite. Friedrich prügelt fliehende Soldaten in die Schlacht zurück. Friedrich, Hunde, wollt ihr ewig leben? Soldaten, unser Fritz. Vivat Friedericus Rex, hurra. Es wird gestorben. Friedrich, ich wollte, ich wäre mein Vater. Roter Schnee. Friedrich kotzt. Friedrich, les er mir vor, Kat. Kat stellt einen Klappstuhl auf, Friedrich setzt sich, Rücken zur Schlacht, Gesicht zum Publikum. Kat, den Plutarch, Friedrich, Racine. Kat, während die Schlacht fortdauert, liest Racine, Britannicus 4. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß oder die Schule der Nation, ein patriotisches Puppenspiel. Feuerwand, davor Schnee treiben. Durch den Schnee marschieren Soldaten, Puppen in Wehrmachtsuniformen im Stechschritt ins Feuer. Links an der Rampe eine Schultafel, auf die Friedrich II. Den Soldaten, die aus der Schlacht zurückhumpeln, kriechen, getragen werden, Zensuren schreibt. 5. Ungenügend für Unversehrtheit oder leichte Verwundung. Bessere Noten 4-2 für jede schwere Blessur bzw. Verlust von Gliedmaßen. 1. Ausgezeichnet für die Toten. Friedrich, auf Wiesengrün viel Blumen blühen, die gelben den Schweinen, die blauen den Kleinen, der Liebsten die Roten, die Weißen den Toten. Auf der anderen Seite teilen überlebensgroß John Bull und Marianne die Welt, indem sie mit Messern, die sie aus toten Indianern und Negern herausziehen, an einem Globus-Messerstich spielen. Bei jedem Treffer schneidet der Sieger eine Scheibe heraus und verleibt sie sich ein. Satt sehen beide sich manchmal einander, den Bauch reibend, rülpsend und furzend den kleinen Friedrich zu, der mit seinen Soldatenpuppen Krieg spielt. Während das Schneetreiben zunimmt und das Feuer verlischt, erstarrt die Szene. Die Bühne verwandelt sich in ein Geisterschiff, auf dem tote Matrosen den Kapitän an den Mast nach. Der Film läuft rückwärts, wieder vorwärts, wieder rückwärts und so weiter durch die Jahrhunderte. Das ist so eine Zeitangabe. Für genau. Musik, das musikalische Opfer. Herzkönig, schwarze Witwe. Projektion Leder mit dem Schwan, Rubens. Friedrich holt aus einem Schrank eine Preußenpuppe mit Friedrich Wilhelm Maske, wiegt, streichelt, küsst sie vor dem Spiegel. Friedrich, mein Volk. Ohrfeigt die Puppe, wirft sie auf den Boden, tanzt auf ihr. Kanaille. Wirft die Puppe in den Schrank zurück, setzt sich auf einen Stuhl, bohrt in der Nase. Eine vierschrötige Sechsin mit schwarzem Schleier stürzt herein. Friedrich nimmt den Finger aus der Nase und versteckt die Hand hinter dem Stuhl. Ich lese die aber jetzt nicht sächsisch, sonst wird es zu komisch, glaube ich. Sächsin, ich bin die Witwe. Friedrich springt auf, was für eine Witwe. Sächsin, ihm auf den Pelz rückend, oder das Glücklichste von allen Weibern, wenn Majestät will. Friedrich flieht, Majestät will nicht. Sächsin verfolgt ihn durch das Zimmer, nämlich mein Mann und Vater meiner Kinder, 8 an der Zahl, ist jener Offizier aus sächsischen Diensten und durch Übertritt aus der Gefangenschaft in preußische Dienste, preußisch aus Liebe Deserteur jetzt, weil nach Sachsen heimzog ihn sein volles Herz. Hand aufs Herz, den zu erschießen Majestät Befehl gab am heutigen Morgen nach dem Kriegsrecht, also desselben Witwe ich, wenn Majestät nicht Gnade walten lassen vor dem Kriegsrecht, worum auf Knien ich bitte oder Weib, wenn. Greift sich auf die Knie werfend nach Friedrichs Beinen. Friedrich entkommt. Sie ist die Witwe, Majestät lässt nicht. Sächsin, ach, fällt in Ohnmacht. Friedrich umkreist die Ohnmächtige in weiten Bögen. Sächsin wacht auf, wirft die Arme hoch. Gnade. Friedrich nimmt Abstand. Der Himmel ist leer, Madame. Sächsin steht auf, streckt die Arme nach ihm aus. Friedrich und ich bin der König. Sächsin, haben Sie ein Herz? Friedrich, staatsmännisch und nicht für mich. das Zimmer abschreitend, Ihr Gatte zum Exempel ist ein Ehrenmann und sächsisch seine Ehre. So, was bedeutet Preußens Ehre ihm, die zu verwalten obliegt, mir, Preußens König, und wenn es mir das Herz bricht. Eine Wunde, Madame, ist das Herz eines Königs. Sächsin weint, Majestät. Friedrich singt, oh, wenn Sie wüssten, oh, Madame, meine einsamen Nächte. Sächsin tritt auf ihn zu, Arme ausgebreitet, und meine Majestät. Friedrich tritt zurück, zieht seinen Degen. Ah, wie diese Brust nach diesem Trost verlangt. Gekrönte Häupter, faulendes Europa, euch dieses Beispiel, wie ein König stirbt. Will den Degen an die Brust setzen, die Arme sind zu kurz, der Degen ist zu lang, er trifft die Mitte. Sächsin nimmt den Degen. Nein, Majestät, Sie dürfen nicht, mein Mann. Friedrich, wenn ich es dürfte, sie hat recht, ich darf nicht. Der glücklichste unter den Preußen, wenn ein anderer Preußens König wäre, wäre ich. Wie neid ich meinen Opfern ihren Tod, sie dürfen sterben, aber ich muss töten. Sächsin, ich bin untröstlich, Majestät, mein Mann. Friedrich, wäre ich an seinem Platz. Sächsin schließt die Augen, ach, Majestät. Friedrich, ein Ehrenmann, er hat nur eine Ehre, die leider sächsisch ist. Und was bedeutet die Ehre Sachsens meinen braven Preußen? Die löchern ihre Mutter an der Wand für Preußens Ehre ohne Wimperzucken. Und was für mich ein Deserteur aus Ehre ist, meinen Tapfern nur ein sächsischer Schandfleck, der weggeputzt wird für ein sauberes Preußen. Hatten Sie schon Gelegenheit, Madame, gleich werden Sie sie haben, beizuwohnen einer Exekution, ein hässliches Schauspiel. Sächsin heult, Friedrich tritt vor einen Spiegel. Welch wunderbares Bildwerk ist der Mensch. Bedeckt die Augen mit den Händen, blickt durch die Finger, dreht sich vom Spiegel weg. Wenn die Natur ihn nicht erschaffen hätte, ich, kurzer Blick in den Spiegel. Und wie sieht er aus mit 20 Kugeln? Lassen wir das, der Mensch hat einen Fehler. Preußisch wäre die Welt, wenn meine Preußen nicht fressen, saufen, huren, scheißen würden. Lassen wir das, Gott ist ein Schwein, wie? Wenn es ihn gäbe, glauben Sie, Madame? Sächsin, ich bete, Majestät, für Sie und ihn. Friedrich, beten Sie schnell. Blickt aus dem Fenster, ein Bild von einem Mann. Und hier vor meinem Fenster muss es sein, dass es zerstört wird. Nimmt der Sächsin den Schleier weg und legt ihn über sein Gesicht. War er gut im Bett, Witwe? Sächsin heult. Friedrich tanzt, ich bin der Witwenmacher, Weiber zu Witwen machen, Weib ist mein Beruf. Ich leer die Betten aus und füll die Gräber, lacht, lässt den Schleier fallen. Jetzt kann sie mit sich selber spielen, Witwe. Schüttelt sich, bis sich ein neuer Bauch auf ihren Bauch reibt. Weint, dass ich es sehen muss, hier mit diesen Augen. Groß, darf ich die Augen schließen, wenn mein Wort Gewalt wird, wär ich blind. Ah. Nimmt den Schleier und verbindet sich damit die Augen. Sächsin, armer König. Friedrich, sagten Sie Gnade? Wollen Sie, dass der König mir nicht mehr in die Augen sehen kann und meinen Preußen, die für mich in jeden Tod gehen, Spießruten laufen und so weiter, den Müttern, die ihm ihre Söhne schlachten und der Geschichte, die ihn keinen Blick lang aus den Augen lässt? Will sie das? Kann sie das wollen? Sächsin schüttelt heftig den Kopf. Und doch, was König, Preußen, was Geschichte, alles werfe ich weg auf Ihr Wort, auf einem Knie. Madame, ich schenke Ihnen meinen Nachruhm, wenn Sie es wollen, für Ihr kleines Glück. Sächsin, wie könnte ich, Majestät, mein großer König? Hebt Friedrich auf, nimmt ihm die Augenbinde ab, trocknet mit dem Schleier sein Gesicht, bedeckt ihr Gesicht wieder mit dem Schleier, stellt den Stuhl ans Fenster Richtung Publikum, setzt sich, nimmt Friedrich auf den Schoß, wiegt ihn und singt. Sächsin, glücklich ist, wer vergisst, was einmal nicht zu ändern ist. Trommel, man hört das Peloton aufmarschieren. Friedrich springt der Sächsin vom Schoß, Madame, es ist soweit. Blickt aus dem Fenster ins Publikum, hält sich die Augen zu, ich kann nicht hinsehen. Gestatten Sie, verkriecht sich hinter der Sächsin, den Kopf hinter ihr vorgestreckt. Die Sächsin schlägt den Schleier zurück, starrt mit weit aufgerissenen Augen durch das Fenster ins Publikum. Salve. Gleichzeitig springt Friedrich der Frau auf den Rücken. Friedrich, auf der Frau haben Sie gesehen, das spritzt. Wirkt sie mit dem Schleier. Die Sächsin wirft die Arme hoch, fällt um mit Stuhl und Friedrich. Friedrich, mein königliches Beileid. Sächsin, meine Kinder. Friedrich mit Adlermaske. Meine Kanonen brauchen Futterweib. Wozu sonst hat sie ein Geschlecht im Leib? Sechs sind schnell ab. Lieber Gott, mach mich fromm, weil ich aus der Hölle komm. Preußisches Irrenhaus. Kriegskribbel spielen Krieg. Veteranen üben Stechschritt und Spießrutenlauf. Rattenjagd, Mann in Käfig, Kind in Bandage, Frau in Stupor. Frau singt. Es waren einmal drei Mörder. Feine rose Blume, die gaben sich als Grafen aus. Berg und Tal, kühler Schnee. Herzlieb scheiden und das tut weh. Sie kommen zur Frau Wirtin hin, feine rose Blume, könnt ihr behalten, drei Grafen über Nacht. Berg und Tal, kühler Schnee, Herzlieb scheiden und das tut weh. Ich lasse jetzt den Refrain weg bei den nächsten, der ist aber immer so wie in den ersten beiden. Jawohl, und Scheuer und Stall sind leer, könnt ich nicht behalten, drei Grafen über Nacht. Der erste stellte das Pferd in den Stall, der zweite teilt das Futter ein. Der dritte sprang die Küche hinein und küsst Frau Wirtin Töchterlein. Der erste sprach, das Mädchen ist mein, ich hab ihm gekauft ein Fläschchen Wein. Der zweite sprach, das Mädchen ist mein, ich hab ihm gekauft ein Ringelein. Der dritte sprach, wir sind das Mädchen nicht wert, wir müssen es töten mit unserem Schwert. Sie setzten das Mädchen wohl auf den Tisch und gaben ihm wohl 70 Stich. Und wo ein Tropfen Blut hinspritzt, feine Roseblume, gleich darauf ein Engelein sitzt. Berg und Tal, kühler Schnee, Herzlieb scheiden und das tut weh.